Herr Asylbetrüger, na, wie geht's? Oh, ganz gut. Bringen deutsche Leads. Komm direkt aus Übersee. Habe Rausch, gibt weiß wie Schnee. Verteil im Sommer wie im Winter. So viel davon an deutsche Kindern. Muss nicht zur Arbeit, denn zum Glück schon deutsches Arschloch in Fabrik. Hat Kabelfernsehen, liegt im Bett. Werd langsam wieder dick und fett. Zahl weder Miete, Strom noch Müllabfuhr. Das müssen dumme Deutsche nur. Auch Zahnarzt, Krankenhaus, komplett. Seit jedem Monat deutsche Rap. Mit deutscher Rap mal Pflegefall. Wer kauft im Schadhaus, Hof und Stall? Man nimmt ihm einfach alles weg. Schafft 40 Jahre umsonst der Depp. Wenn deutscher Dummkopf ist gestorben, dann müssen Erben Geld besorgen. Deutscher muss zahlen für Pflegeheim und Grab, was Asylbetrüger umsonst nicht hab. Man sieht, dass Deutscher ein Idiot muss auch noch zahlen, wenn er ist tot. Ich liebe Deutschland und noch auf der Welt gibt's für Asylbetrug noch so viel Geld. Ist Deutschland pleite, fahr ich heim und lach mir fein ins Fäustchen und sag du Nazi-Schwein.